1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir wieder eine Themensendung und das Thema heute Nacht heißt Leben ohne Sex. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel wegen einer Erkrankung aus religiösen Gründen, vielleicht auch wegen einer unerfüllten Partnerschaft oder aus Altersgründen, altersbedingt, ein Leben ohne Sex führen wollen oder führen müssen. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema Leben ohne Sex, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Thomas und Thomas ist 27. Guten Morgen, Thomas. Hallo Jürgen, guten Morgen. Thomas, ja, schön, dass du da bist. Also ich muss dich zunächst einmal enttäuschen, weil ich deine Themenvorgabe nicht ganz erfülle, denn ich habe weder aus Alters-, Krankheits- oder religiösen Gründen ein Leben ohne Sex. Das ist egal. Hauptsache, es passt zu dem Hauptthema, Leben ohne Sex. Genau. Denn das habe ich tatsächlich. Es liegt allerdings vielmehr an der Erfolglosigkeit beim anderen Geschlecht. Ah. Du bist also dazu verdammt, letztendlich. Na, verdammt finde ich ein bisschen final. Das, so pessimistisch bin ich. Nein, so wollte ich es auch nicht ausdrücken. Genau. Du hast keinen Sex. Hattest du noch nie Sex? Genau. Ich hatte weder eine Partnerschaft, also weder eine Freundin, eine Beziehung, ja, kein One-Night-Stand. Ich hatte auch keinen Verkehr. Und darüber hinaus, genau. Und da muss ich auch gleich zur Klarstellung sagen, das ist nicht, weil ich auf Herren stehe. Ich bin definitiv heterosexuell. Ich, wie man so schön sagen soll, bin stark erregt, wenn du eine Frau siehst. Einschlägige Szenen genauer gezeigt werden. Wie erklärst du dir das denn selbst, dass du bisher noch nicht erfolgreich warst? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich denke eigentlich, dass ich ein durchschnittlich aussehender Mensch bin, der sind wir alle. Ja, natürlich, aber es gibt doch so ein paar Extreme. Und ich bin jetzt zum Beispiel nicht übermäßig zum Beispiel unattraktiv, dass ich sehr klein bin oder sehr übergewichtig, sondern ich bin eigentlich wie ein ganz normaler Durchschnitt. Mensch. Das heißt ja, dass es eigentlich funktionieren könnte. Genau, und dann kommt es noch darauf an, ob man, ganz, ganz wichtig, Eigenverantwortung, ob man auch was tut. Das heißt, Initiative. Gibt es Menschen, die einem gefallen, also gibt es Frauen, die mir gefallen? Ja. Und geht man dann darauf hin und sagt hier Hallo? Oder ja. Machst du das denn? Kennt man sich schon. Machst du das denn? Das mache ich auch seit geraumer Zeit sehr regelmäßig. Wie gesagt, ich bin Mitte 20 und habe schon ich bin auch kein Spätzünder in der Hinsicht, sondern habe schon mit 14, 15, 16 Jahren. Also um es jetzt mal salopp zu sagen, du baggerst schon Frauen an. Ja. Aber bisher und ohne Erfolg. Genau, das Ergebnis war... lass mich nochmal fragen, um das nochmal klarzustellen, du möchtest schon sehr gerne Sex haben und du möchtest auch gerne vielleicht mal eine Beziehung haben. Genau, richtig, beides. So, also jetzt aber nochmal die Frage, wenn du sagst, du siehst durchaus durchschnittlich aus, du bist offensiv, du gehst sogar auf die Frauen zu, dennoch klappt überhaupt gar nichts, wie erklärst du es hier? Also... Das ist auch mein Problem. Ich kann mir das nur auf ein paar verschiedene Dinge Weisen erklären. Also entweder liegt es daran, dass ich einfach komplett, obwohl ich einigermaßen was hermache, dass ich trotzdem irgendwie durch diese Voraussetzungen falle, die Frauen gerne hätten an einen Mann. Welche denn? Also das ist einmal, sie wollen natürlich einen gesunden Menschen, der selbstbewusst ist und ich denke mal... Hast du gerade gesagt, einen gesunden Menschen? Ja, das finde ich durchaus nicht unwichtig. Bist du nicht gesund? Doch, ich bin gesund. Ach so, aber okay. Das trotzdem einfach nur als allgemeine Voraussetzung genannt. Also, im Klartext, du tapfst im Dunkeln, du weißt es nicht genau. Was machst du vom Beruf? Ich bin Diplompsychologe und arbeite zurzeit an meiner Dissertation. Du bist Diplompsychologe? Ja. Ja, das ist ja der Hammer. Du ja, eben. Ich kenne eine Menge Literatur und Forschungsergebnisse. Das heißt, du hast ganz viele Therapien auch schon gemacht. Das müsst ihr ja für eure Ausbildung. Also ich habe natürlich schon so im Bereich der Supervision im Therapiegesprächen beigewohnt und selber, aber meine eigene Richtung ist das jetzt nicht. Ach so. Also, aber wenn du Psychologe bist, dann musst du doch einen ganz ganz speziell und geschulten Blick auch auf dich werfen können. Ja, eben. Und es gibt ja auch aus dem Bereich der Psychologie eine Menge Werke, die dazu ziemlich eindeutige Befunde bringen. Also das ist, das geht auch einher mit den Dingen, die ich ein bisschen eben schon angedeutet habe, dass wir Menschen sind ja nicht einfach nur Menschen von Gott geschaffen, sondern wir sind ja auch durch jahrelange Auswahl hervorgebrachte Lebewesen. Ja, keine langen theoretischen Erklärungen jetzt. Wir müssen mal Butter bei die Fische tun. Das ist ja eben der Punkt. Was ist das, was zwischen Mann und Frau läuft, dass die beiden, um es mal ein bisschen vulgär zu sagen, dass die beiden ja einfach geil aufeinander sind. Hast du denn den Eindruck, dass du vielleicht zu plump an die Frauen rangehst oder zu Anbietern? Nee. Ja. Letzteres. Das, ja. Ja. Das ist nämlich eine andere Sache. Zu Anbietern, zu schleimig vielleicht? Also, ja, so in die Richtung. Das kann gut sein. Aber wenn du das schon vermutest, dann kann man das doch auch korrigieren. Genau, daran arbeite ich hart. Es hat noch keine Früchte getragen. aber ich bin nicht der Mensch, der jetzt sagt, ich gebe das auf, sondern das verfolge ich schon weiter. Ich habe In welchem Bereich möchtest du denn mal als Psychologe tätig sein? Das kommt auf das Ergebnis meiner hoffentlich plagiatfreien Dissertation an, wenn es zulässig, würde ich gerne an der Hochschule bleiben und dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter sein. Ja, verstehe. Ansonsten hätte ich selbst noch großes Interesse daran, so ein bisschen Journalismus gepaart vielleicht mit. Okay, ich mag schon, dass die direkte Therapierichtung ist dann nicht so sehr dein Ding. Frage, persönliche Frage. Du bist ein Karl von Ende 20, der natürlich auch seine sexuellen Bedürfnisse hat. Wie gehst du damit um, dass du sie nicht befriedigen kannst? Ja, da steht mir ein Weg offen, und zwar ganz offen gestanden die Masturbation. Es gibt allerdings noch andere Optionen. Ich könnte ja auch, sagen wir mal, für einen Profi plus X irgendjemanden aufsuchen, der sich käuflich anbietet. Auf die Idee? Das habe ich aber bisher nicht übers Herz gebracht. Ja, gut, das ist auch nicht jedermanns Sache, und da sollte man auch niemanden zu drängen. Was gibt es zu sagen? Also ich halte fest, du bist ein junger Mann, der gerne Sex hätte und auch Beziehungen, Erotik gerne erleben würde, das hat bisher noch nicht geklappt. Bist auch noch Psychologe, bald Diplompsychologe. Und du bist schon Diplompsychologe, ne? Ja. Das bin ich schon, genau. Das bist du schon, ja. Da muss es doch einen Weg geben. Das müssen wir dir ja gar nicht hier erklären. Dann geh doch mal in eine Verhaltenstherapie, gerade auch wegen dieser Geschichte. Das ist eine gute Idee. Ja, das muss ich dir sagen, Herr Diplompsychologe. Ja. Wenn du leidest ja darunter und du hast, es ist ja ein Manko in deinem Leben, dann mach doch was. Du sitzt an der Quelle, du weißt doch, wo du dich hinwenden musst. Und ja, so. Eben. Also weil ich an der Quelle sitze, kenne ich ja auch die Verfahren und wende sie ja auch selbst schon an. Aber vielleicht bringt da ja ein Feedback von anderer Seite noch was mehr. Absolut, das ja. Das kann es sein. So, dann möchte ich dich... Ich habe noch eine Frage an dich. Gerne. Darf ich? Ja, natürlich. Ich würde mal wissen, das interessiert mich wirklich sehr. Ja. Also wie kommt man da raus? Da finden wir jetzt auf die Schnelle keine einfache Antwort. Aber was mich auch immer emotional belastet, ist, dass da so ein bisschen Scham durchkommt. Das merke ich auch immer, wenn man darauf angesprochen wird. Also dass du dich schämst? Das mag ich nicht so gerne zugeben. Mhm. Denn druck sich herum oder vielleicht erfinde ich sogar eine Lüge. Findest du, ich sollte da offener sein, oder ist es eher so, dass... Weißt du, was ich ja ganz, ganz klar sagen will? Das habe ich gerade noch vergessen, dir zu sagen. Wenn du mit einer Frau in Kontakt kommst, sag es ihr bitte gleich offen raus. Weil sonst gerätst du wirklich so sehr unter Druck und musst dich da winden und das verkrampft dich noch viel mehr. Da muss ich aber wirklich hart dran arbeiten, weil ich bin schon von vielen Frauen manchmal ausgelacht, aber oft so ein bisschen subtil jedenfalls. Okay, ich sag dir aber, herabgewürdigt worden. Aber wenn du an eine gute Frau triffst, findet die das super und die wird das respektieren. Und dann kannst du schon die Spreu vom Weizen trennen, wie die Frauen reagieren. Geh offensiver daran, sage ich dir. Ja, offensive ist ganz wichtig. Ja, nein, auch ehrlich, weil du kannst ja nicht den großen Hengst da markieren und hast doch keine Erfahrung. Um Gottes Willen. Und wenn du gleich, genau, wenn du gleich sagst, ich bin Anfänger, aber sehr interessiert, ist das schon irgendwie ein bisschen charmant und die Vorzeichen stehen gut. Also. Gut. Ich wünsche dem Herrn Diplom-Psychologen viel Glück. Und ja, alles Gute. Ich möchte noch einen Gruß loswerden. Ja, okay. Aber schnell jetzt, aber zügig. Ja, Grüße an das AB4. AB4. Auf jeden Fall, genau, schönen alles guten gut. Abend noch. Gut, Thomas, alles Gute. Tschüss. Und wir machen weiter mit Sonja. Und Sonja ist 28. Guten Morgen, Sonja. Ja, hallo, Domian. Sonja, um was geht's im Genauen bei dir? Also das Thema heißt ja Leben ohne Sex. Ja, bei mir ist es folgendermaßen, und zwar, also ich, wie du schon gesagt hast, ich bin 28. Mhm. Ich hatte aber das erste Mal richtig Sex eigentlich erst mit 26. Ja. Und das ist mit meinem jetzigen aktuellen Partner. Mhm. Und ja, also ich habe davor mal eine negative Erfahrung gemacht hinsichtlich dem männlichen Glied bei einem Freund, damaligen Freund, guter Bekannter von mir. Wie alt warst du da? Da war ich 24. Und was war das für eine schlechte Erfahrung mit dem männlichen Glied? Ja, also das war während meiner Ausbildungszeit und da war ich in einem in einem Haus, sag ich mal so, habe ich da gewohnt, wo lauter Leute gewohnt haben, die eben körperlich behindert waren. Mhm. Und dieser gute Freund damals von mir war eben auch körperlich behindert und so im Nachhinein, muss man sagen, hat er sich wohl in mich verliebt gehabt und hat mich dann gefragt, ob ich sein Glied nicht mal massieren könnte. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, okay, warum eigentlich nicht? War er denn so körperlich behindert, dass er es selbst nicht tun konnte? Ja, genau. Also die Arme waren gelähmt. Ja, ja. Genau. Und normalerweise bin ich damals davon ausgegangen, dass also die Pfleger, die da jeden Tag kamen, die ihn waschen und so und die da entsprechend an diesen Stellen auch danach schauen, aber dem war anscheinend nicht so. Also dieses Glied war ziemlich glitschig und absolut ekelhaft. Mhm. Und ich hab's dann zwar trotzdem massiert, also ihm zuliebe damals, aber seither habe ich einfach Schwierigkeiten gehabt, jemals wieder ein männliches Glied anzufassen. Verstehe. Aber da warst du ja auch schon relativ erwachsen. Ja. Vorher hattest du keinerlei Erfahrung. Nein, also und man muss auch dazu sagen, also ich habe irgendwie diesen Drang? Reiz oder diesen Drang dazu gehabt. Ja. Also mich hat es eigentlich irgendwie nie wirklich interessiert. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe also seither auch nie wirklich eine längere Beziehung oder so gehabt. Mhm. Das ist also meine erste lange Beziehung, die demnächst auch zur Ehe wird und die dann jetzt 2 Jahre dauert, ne? Ja. Genau. Mhm. Und Also von diesem für dich sehr unangenehmen Erlebnis mit dem behinderten Mann. Ja. Ging dann ja nochmal, wenn ich es richtig gerechnet habe, nochmal 2 Jahre ins Land, bis du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast. Warst du da auch anfänglich scheu, dann dich auf intime Situationen mit ihm einzulassen? Ja. Aber auf jeden Fall. Und wie war es dann für dich, als du dann das erste Mal, dann hast du ja das erste Mal mit jemandem geschlafen, also mit deinem Freund? Wie war das dann? War also für mich definitiv schon eine starke Überwindung. Ja. Sagen wir mal so, also für mich schlussendlich muss ich sagen, war es in dem Sinn jetzt eigentlich in Ordnung, also dass ich da jetzt kein Ekel oder sowas mehr davor empfinde. Ich meine, das ist ja das Minimum, dass man keinen Ekel empfindet. Nun, ja. Du seid jetzt 2 Jahre zusammen. Empfindest du denn jetzt nach 2 Jahren auch Lust, mit ihm zu schlafen? Also, es ist nächste Problem. Also da war ich auch schon beim Frauenarzt deswegen. Wir haben also schon mehrere Sachen oder mehrere Stellungen und Sachen ausprobiert. Das ist das nächste Problem. Also ich empfinde da generell, mal abgesehen von Liebe natürlich, also ich empfinde beim Sex einfach irgendwie nichts. Also das bedeutet, eigentlich könntest du drauf verzichten. Ja. Du machst es mit deinem Freund zuliebe. Genau. Du hast auch noch nie einen Orgasmus erlebt. Nein. Nein. Du hast dich auch selbst noch nie befriedigt. Nein. Warum nicht? Weil ich einfach nicht den Drang dazu habe. Aber ist man nicht neugierig, das mal auszuprobieren? Das ist dann ja ein neues Gefühl, was man entdeckt als Mensch. Ist man da nicht neugierig? Also ich eigentlich nicht, nein. Kommst du aus einem sehr konservativen Elternhaus? Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, meine Mutter war selber alleinerziehend und ist eigentlich eine sehr aufgeschlossene Frau, von daher. Mhm. Oder hast du früher als Kind oder Jugendliche in Sachen Sexualität auch mal etwas sehr Schlimmes erfahren? Nein. Nein. Also das kann nicht der Grund sein, dass sich das so aus dieser Thematik weggedrückt hat. Nee, definitiv nicht. Dann ist es ja eigentlich eine traurige oder fatale Verkettung, dass du dann gerade dieses Erlebnis mit dem behinderten Freund machen musstest. Ja. Da du schon sowieso in Sachen Sexualität sehr zurückhaltend warst und dann auch noch so etwas, das hat dich ja dann noch weiter zurückgeworfen. Ja, genau. Weiß denn dein Partner, dein Freund, dass du das eigentlich gar nicht so willst? Ja, also er nimmt in der Hinsicht auch Rücksicht drauf. Also er ist jetzt nicht der Typ, der jetzt alle 2 oder 3 Tage von mir Sex verlangt, sondern vielleicht alle 1 oder 2 Wochen einmal. Ach so. Von daher, also er akzeptiert es schon und... Und dann bist du danach wahrscheinlich froh, wenn es vorbei ist. Kann man so sagen, so heftig? Es ist etwas übertrieben, sagen wir mal so, weil bei mir ist es halt so, man muss dazu sagen, also wie gesagt, ich war da beim Frauenarzt und der hat auch gesagt, dass ich am Unterleib ziemlich eng bin und dass ich dadurch halt einfach auch Schmerzen habe. Aber so die Erotik, die kannst du schon genießen mit deinem Freund. Ja. Also streicheln und küssen und was man alles genau. So macht. Das schon. Das schon. Ja, also empfindest du das denn als problematisch für dein Leben? Irgendwo schon. Ja klar, weil du mit einem Mann zusammen bist, der das gerne hätte und du stehst immer so im Zugzwang. Ja. Verstehe. Vielleicht, Sonja, vielleicht. Also gut, der Frauenarzt hat dir jetzt so die körperlichen Gegebenheiten erklärt, aber das haben ja nur viele Frauen und haben trotzdem Spaß an der Sexualität. Vielleicht wäre eine Sexualberatung oder sogar eine Sexualtherapie für dich ganz interessant. Ja, das wäre mal zu überlegen. Mein Psychologe hat jetzt mitgehört. Ja. Der könnte dich, wenn du möchtest, mal zurückrufen und dir mal einige Adressen an die Hand geben, sodass du dann entscheiden kannst, wann und wohin du vielleicht dich mal wenden könntest. Ja. Also ich würde es an deiner Stelle machen, um einfach mal ein bisschen auch noch über dich mehr zu erfahren, warum das eigentlich alles so ist. Und vielleicht auch diesen, in gewisser Weise war das ja auch ein Schock, was du mit dem behinderten Freund erlebt hast, ja. Dass du das wirklich dann endgültig dann mal verarbeiten kannst. Ja, genau. Sonja, dann rufen wir dich jetzt zurück. Das heißt Henning, so heißt mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Alles Gute. Wenn ich dann von dir noch ein Autogramm habe. Sehr gerne, dann sagst du dem Henning deine Anschrift. Okay, kein Problem. Tschüss, alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Leben ohne Sex. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gar keinen Sex haben, freiwillig oder unfreiwillig oder nur sehr wenig Sex, wie Sonja das gerade beschrieben hat. Vielleicht ist es eine Krankheit, dass ihr krankheitsbedingt keine Sexualität mehr leben können. Vielleicht ist es auch altersbedingt, dass es nicht mehr funktioniert oder dass sich nichts mehr ergibt in dieser Richtung. Vielleicht sind es aber auch religiöse Gründe, aus denen ihr sagt, nein, ich möchte das nicht oder ich halte mich da zurück. Oder aber ihr habt einfach keine Lust drauf und sagt, nö, ist uns nicht so wichtig, ist mir nicht so wichtig, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Telefonnummer 0800 220 50 und hier ist Karl Heinz. Und Karl Heinz ist 66. Guten Morgen, Karl Heinz. Hallo Domian, grüß dich. Karl-Heinz, Leben ja, ohne ich Sex. Ich habe früher als junger Bursche, ich habe meine Frau kennengelernt, meine Frau war 17, ich bin 2 Jahre älter. Ja. Wir haben in unserer Ehe, wir haben 3 Kinder, wir haben tollen Sex gehabt, super Sex gehabt. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, so 15, 20 Jahre, also ist auf einmal alles tote Hose. Meine Frau ist ein flotter Typ, also schon immer flott gewesen, aber da läuft gar nichts mehr. Ab und zu mal so eine Berührung, aber sonst läuft gar nichts. Würdest du denn gerne? Ja, sicher, das ist ja alles noch da. Ich möchte gerne, auch bei mir ist immer nur, wenn mal was ist, halbe Kraft. Also so gut, sofort, wenn das Glied in die Scheide geht, wird er sofort schlapp, macht er sofort runter. Ach so, wird er sofort runter. Aber so weit kommt es schon noch, dass er so eine intime Begegnung hat. Ja, aber das ist nichts Genaues. Also das ist ganz schlimm. Ja, kann es daran liegen, dass du einfach keine Lust mehr auf deine Frau hast im sexuellen Bereich? Doch, das habe ich ja. Ich war ja schon beim Arzt gewesen. Und die Ärzte, die haben gar nicht viel irgendwie festgestellt. Ich war bei 2 Ärzten, da sagt der eine Arzt, ja, wenn man so scharf da drauf ist, der hat so dumm gesprochen, da sagt er, ja, kann man ja auch mit Pumpe arbeiten, da drückt man auf den Knopf, dann steht er, ne? Ja, das ist ja... So dolleste Sprüche kriegt man auch gesagt, ne? Naja, es ist wahrscheinlich eher ein psychologisches Problem bei dir. Also, ich weiß es nicht. Und da bin ich jetzt vor 1,5 Jahren, habe ich eine schwere Operation hinter mir. Was für eine? Und derzeit ist ja gar nichts mehr. Was für eine Operation? Ich habe keine Bauchspeicheldrüse mehr, ganz rausgenommen. Oh. Das ist ja der Motor des Menschen, ne? Und das früher ist man da dran gestorben, klar, ne? Ja, und das schlägt auch auf die sexuelle Lust? Weiß man nicht. Also, ne, ich habe schwer gelitten. Ich habe ungefähr 16 Wochen auf Intensivstation gelegen. Oh, weia. Dann haben sie mich in Koma versetzt. Da haben sie mir Luftröhrenschnitt gemacht, ne? Also meine Familie hat sehr gebangt um mich. Die haben alle gedacht, also da würde ich nicht mehr überleben. Ne? Das war lebensbedrohlich. Achso, ja. Aber das heißt jetzt seit dieser schweren Operation hast du auch keine Lust mehr. Ach, die Lust ist da. Die aber ist schon noch da. Die Lust ist da, aber da kommt ja nichts. Aber ich kann mich ja nicht hinstellen und meine Frau will und ich kann nicht. Das ist ja blöd. Also ich halte fest, da ist die Lust da, du kriegst aber keine Erektion richtig hin. Genau. Und du hast auch die Lust auf deine Frau. Ja, natürlich. Und deine Frau hätte auch Lust auf dich. Also die sowieso. die 64, die ist noch flott drauf. Die sowieso. Ja. Ja, da gibt es ja nun schon in der Tat einige Hilfsmittel, die man da mal versuchen könnte. Ach, wir haben auch schon mal so ein Spielzeug kommen lassen von Beate Huse, so ein Spielkasten, da kann man mal sagen, ne? Nee, ich meine jetzt, es gibt ja auch diverse Pillchen. Hast du es da schon mal ausprobiert? Ach, da haben wir schon probiert. Habe ich schon verschreiben lassen, kostet ja richtiges Geld. Ist sehr teuer. In Ägypten sind die ja, wenn man da reinkommt, in der Apotheke, da sagen sie, aber Frauen sind Bürgermeister. Das sind da die Pillen, nennen sie dann so, ne? In Ägypten sagen die für Viagra und CA. Bürgermeister. Sagen die Guten Tag, Herr Bürgermeister. Ja. Also, das hast du auch schon ausprobiert und das funktioniert. Ja, da haben wir auch ausprobiert, in Ägypten ausprobiert, also das bringt gar nichts, ne? Nun weiß ich nicht, ob das die originalen Medikamente sind in Ägypten. Ja, das weiß ich auch. Wäre ich mal so ein bisschen skeptisch. Aus, nee. Du hast es dir in Deutschland noch nicht aufschreiben lassen. Die kosten 10, 15 Euro. Ja, ich weiß. Dings. Mhm. Hast du aber noch nicht gemacht. In Deutschland habe ich auch schon gekauft. Ach, die kosten 50 Euro. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Also. Ich weiß nicht, ob es dort nochmal lohnt, nach dem Arzt zu gehen, weil die Ärzte, die haben mir bestätigt, ich bin operiert worden in Bochum-Langendreher. Mhm. Da ist ein Professor Fieber, der hat mich operiert. Ja. Und der hat meiner Frau versprochen, einen Tag steht ihr Mann wieder vor dir. Da hat er auch Wort gehalten. Ob es noch was bringt, die haben gesagt, also ich hätte noch zu leben, zu meiner Familie, guten Jahr. Da bin ich jetzt schon schön drüber. Ach so, nach dieser Operation warst du nicht... Nach dieser Operation wird man nicht alt. So, also kann man Glück haben. Ne? Ach so. Und alle, die mich sehen hier in meiner Nachbarschaft, die sagen immer, ich wäre ein Stehaufmännchen. Also das heißt über dir, das hängt alles am seinen Faden. Das hängt wirklich am seinen Faden. Ich habe ja so ein viel Chemo gekriegt. Ne, und der Krebs ist kleiner geworden. Mhm. Der ist noch kleiner geworden, wie er vorher war. Ne? Aber lass mich da mal fragen, wenn man so schwer krank war und irgendwie auch noch mehr oder weniger ist, verschieben sich da nicht so die Gewichte, dass man denkt, naja, ach Gott, ich habe gute Sexualität gehabt, nur ist auch gut. Ja, man sagt davon, aber irgendwie muss man doch, wenn man das immer gut gemacht hat, du hättest gern nochmal. Dann auf einmal so eine Flaute ist. Ich verstehe. Ist für die Frau überhaupt nicht schön, ne? Mhm, ich verstehe. Also, ist ja alles menschlich. Trotz aller Krankheiten und so hättest du gern nochmal einen schönen Sex. So ein richtiges Sexleben. so eine richtige Sexnacht, sagt man mal. Ja, verstehe. Ja, ja, aber nochmal gefragt, vom Urologischen her, ist das alles in Ordnung? Ja, die haben nichts festgestellt, konnten nichts feststellen. Kann das sein? Kann das sein, dass das Nebenwirkungen auch der Chemotherapie Das kann er jetzt, selbst kann das sein, dass er von der Chemo ist. Das kann das, aber ich verstehe. Also, ich, da kann ich dir natürlich überhaupt, ich bin ja kein Mediziner. Nee. Da müsstest du, würde ich dir wirklich dringend raten, nochmal zu einem Urologen zu gehen. Mhm. Der aber auch so dieses Psychologische berücksichtigt und das Organische und dich dann immer gut beraten lassen. Denn du hast ja den Wunsch, dass du den Wunsch dir nochmal erfüllen kannst. Mhm. Ich war ja bei dem Arzt, hat er noch gesagt, zu meiner Frau, ja, sie gehen ja nicht im Bett mit Richard Gere, hat er gesagt. Das war ja wohl eine blöde Antwort, ne? Ja, ja, ja. Solche Sprüche lassen dann die Ärzte los. Ne? Manche sind da sehr unsensibel, in der Tat. Ja, also, ich empfehle dir nochmal zu einem Urologen zu gehen, deines Vertrauens. Und das Ganze nochmal intensiv zu besprechen. Ja. Ja? Dann, das ist ein guter Tipp, der Dom. Ja. Alles klar. Alles Gute, Herr Heinz. Schönen Gruß an deine Frau. Danke. Jo, tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Sascha. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen, Domian. Sascha, wie alt bist du? Ich bin 35 Jahre alt. Und hast dich auch zu dem Thema Leben ohne Sex gemeldet? Ja, auch. Es geht darum, also ich bin seit circa 10 Jahren verheiratet. Lass mich kurz fragen, hier steht nämlich bei mir hier noch Sascha und Jeanette. Ist das deine Frau? Das ist meine Frau, ja. Die sitzt auch neben dir? Mittlerweile nicht mehr. Ah, also die möchte nicht mit mir sprechen? Nö. Okay. Die ist ein bisschen, ja. Okay, dann reden wir beide. Also, was hast du gesagt, seit 10 Jahren verheiratet? Wir sind seit 10 Jahren verheiratet. Ja. Mein Problem ist nun, also unser Problem ist nun, meine Frau, die war 15 Jahre alt, als sie vom eigenen Onkel vergewaltigt wurde, war damals auch noch Jungfrau und wurde dadurch schwanger. Das Kind ist jetzt heute 14 Jahre alt. Ja, und wo ist das Kind? Nee, bitte? Wo ist das Kind? Das Kind, das lebt bei uns. Achso, das lebt bei euch? Das lebt bei uns, ja. Mhm. Und lass mich kurz fragen, entschuldige. Okay. Welches Verhältnis hat deine Frau zu diesem Kind, das aus einer Vergewaltigung entstanden ist? Also so wie sie mir mitteilte, ich hatte oft mit ihr darüber gesprochen, war es anfänglich so, dass sie große Schwierigkeiten hatte, das Kind zu akzeptieren. Bis es so ungefähr 2-3 Jahre alt war, dann hatte sich das alles gelegt. Ja. Und das ist heute so ein relativ normales Mutter-Kind-Verhältnis? Ganz normales Mutter-Kind-Verhältnis. Und wie ist das für dich, die Vorstellung, dass das Kind aus einer Vergewaltigung stammt? Also ich hatte damit noch nie Probleme, hatte meine Frau auch immer unterstützt. Er ist wie mein eigener Sohn und ich bin auch wie sein Papa. Also da gibt es keine Probleme. Weiß der Junge, was geschehen ist in der Vergangenheit? Wir hatten lange überlegt, wann wir es ihm sagen sollten und kamen zum Beschluss. Also ich hatte es ihm gesagt, als er 12 Jahre alt war. Mhm. Wie hat denn der 12-jährige Junge das aufgenommen? Habt ihr gesagt, dass es eine Vergewaltigung war? Ich habe es ihm ganz langsam erklärt. Ja, er hat es halt ganz gut eigentlich aufgenommen. Nichts groß darüber gesagt. Ja. Da werden die Fragen noch kommen wahrscheinlich, ne? Ich denke schon, ja. So, jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen von dem, was du eigentlich erzählen wolltest. Also deine Frau hat dieses schlimme Erlebnis der Vergewaltigung gehabt als 15-Jährige. Richtig. Und es ist jetzt halt anfänglich so, seit wir zusammen sind, besteht Probleme mit regelmäßigem Sex, was ich auch verstehe bis heute. Mhm. Durchschnittlich haben wir vielleicht alle 3 Monate einmal Sex. Mhm. Und der ist auch nicht so angenehm für sie und sie hat auch keine Orgasmen oder so. Mhm. Und am Anfang dachte sie halt, irgendwann mit der Zeit kann sie das alles vergessen und es legt sich und es wird alles wieder gut. Nur sind jetzt 10 Jahre, also länger eigentlich vergangen, 12, 13 Jahre, beziehungsweise 14 Jahre und also, es wird nicht besser und jetzt dachten wir, wir holen uns irgendwie ein paar Tipps und vielleicht braucht sie irgendwie psychologische Aufarbeitung, damit... 10 Jahre zusammen, 10 Jahre verheiratet, ne? Sagst du? 9 Jahre verheiratet, ja. Und in der ganzen Zeit des Zusammenseins kein Mal so für dich richtig schön und entspannte Sexualität gehabt? Kein Mal. für mich war es einigmal doch schon schön, nur sie hat es nicht so genossen oder kann es nicht genießen. Ja genau, ich glaube, dass es für den Partner auch schwer ist, das zu genießen, wenn man weiß, dass die Partnerin das eigentlich nicht genießen kann, ne? Richtig, ja. Ja. Bitte? Und ich dachte auch, wie Sie, mit der Zeit wird sich das legen und es wird besser werden, nur es ist nicht besser geworden und sie mischt sich das halt alles auch anders, weil sie ist jetzt auch schon 30 Jahre alt. Und sie wünscht sich halt auch schönen Sex. Und ist sie denn nach dieser Vergewaltigung in einer Therapie gewesen? Das war nur kurzweilig gewesen. Was heißt kurz? Eigentlich schon, vielleicht so für 1-2 Monate. Also, naja, das ist aber zu kurz. Na, das war zu kurz. Sie dachte, mit der Zeit wird alles besser werden. Nur ich denke, die hat vieles bis heute noch nicht aufgearbeitet. Also es gibt natürlich hin und wieder mal so Fälle, dass die Zeit das von alleine löst oder es gut verdrängt, sagen wir es mal so. Manches kann man ja auch gut verdrängen. Ja. Aber in den meisten Fällen funktioniert das leider nicht. Und dann besteht die Gefahr, wenn man dann so lange wartet, dass man immer mehr eingekapselt ist in dem, was geschehen ist und immer schwerer rauskommt. Deswegen würde ich das wirklich dringend empfehlen, deiner Freundin, wenn sie auch dazu bereit ist, sich auf eine wirklich intensive Therapie einzulassen. Das wäre vor allem sehr wichtig, weil Saddam US-Amerikaner, ein Farbiger, und wenn sie heute einen Farbigen auf der Straße sieht, geht sie sofort auf die andere Straßenseite, also sie hat totale Angst. Und jetzt war es vor kurzem so gewesen, dass unser Sohn, der ist auf Facebook angemeldet, und hatte plötzlich eine Nachricht von seinem Vater aus Amerika, der auch fragte, wie es ihm gehe, und der aber jetzt erst sich plötzlich gemeldet hat, weil er jetzt Unterhalt zahlen muss. Und der hat direkt den Jungen angesprochen, ist nicht über euch gegangen? Nein. Das ist schon heftig. Das finde ich heftig. Ja. Und sagt er halt, dass er jetzt die ganze Zeit Unterhalt zahlen würde und dass das Geld für ihn sei und nicht für die Mutter. Und, also er stichelt. Er stichelt, ja. Ist er denn eigentlich verurteilt worden und angeklagt worden damals? Also es war ein langes Hin und Her, aufgrund deswegen, weil meine Frau, es war der eigene Onkel, sie ist nicht gleich zu ihrer Familie, zu der Mutter gegangen, hatte das gesagt, aus Angst, dass der eigene Onkel war, weil sie dachte, die Mutter glaubt ihr nicht, sie hätte das für extra gemacht oder so. Ja. Und erst nach 4-5 Monaten sagte sie, dass sie halt schwanger sei. Und das heißt, zu ihrer Mutter. Das heißt, es kam nicht zur Anzeige? Im Nachhinein schon, nur dass dadurch, dass das so lange herausgezögert wurde, kam es nicht zu einer richtigen Verurteilung, sondern er flog nur aus der Armee, musste aber nicht ins Gefängnis oder bekam keine Bewährungsstrafe oder so. Achso, der ist aus der Armee geflogen und dann nach Deutschland, aus Deutschland auch rausgegangen? Das weiß ich nicht, aus diesen Gründen oder, also ein Jahr später war er wieder in Amerika gewesen. Also, das, was du jetzt erzählst, finde ich, deutet alles darauf hin, dass sie ganz dringend Hilfe braucht. Ja. Ganz dringend professionelle Hilfe. Das ist für sie gut, das ist für euch gut, das ist für das Kind gut. Was sie halt sehr mitnimmt, sie hat halt mitbekommen, dass der Amerikaner, also ihr damaliger Onkel, dass der jetzt auch ein Foto von ihrem Sohn will, also von seinem Sohn will, von ihr, was ich sehr gut finde, denn die hatten ja auch nie eine Beziehung. Der will ein Foto von deiner Frau und dem Sohn. Richtig. Also vom Sohn ist noch okay. Sein Sohn. Ja. Das verstehe ich noch. Aber von der Frau, also von meiner Frau, das verstehe ich nicht mehr. Denn die haben nie eine Beziehung oder so. Ja gut, da muss man ihm ja kein Foto schicken. Also absolut nicht. Nee, das ist kein Thema. Muss man nicht drüber reden. Also ich finde es schon schlimm genug, dass der Kontakt zu dem Jungen aufnimmt. Finde ich unfassbar. Er ist der Vergewaltiger und fängt jetzt da an, da rein zu funken in euer Familienleben. Und zwar erst jetzt, wo er Unterhalt bezahlt. Ja, genau. Daher weht der Wind. Sascha, wir rufen dich jetzt zurück und dann bekommst du noch eine gute Information von meinem Psychologen. Und dann würde ich das deiner Freundin sehr empfehlen und auch wünschen, dass es dann erfolgreich ist. Okay, dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Könnten wir noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Du sagst deine Anschrift meinem Psychologen. Okay. Und du grüßt herzlich die Jeanette. Das werde ich tun. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Leben ohne Sex. Und ich frage euch, müsst ihr oder wollt ihr ohne Sex leben? Vielleicht aufgrund einer Erkrankung, vielleicht aus religiösen Gründen, vielleicht aus partnerschaftlichen Problemen, wie wir es jetzt gerade schon gehört haben. Oder aufgrund eines Verbrechens. Das haben wir nur gerade im letzten Gespräch erfahren. Oder vielleicht auch, weil ihr einfach euch entschieden habt, dass das nicht so wichtig ist für euer Leben und ihr das in anderer Weise kanalisiert. 0800 220 5050. Hier ist Rolf aus, nee, nicht aus, wie soll ich mal aus, Rolf 64. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Rolf. Domian, ich grüße dich ganz herzlich, vor allen Dingen die Hörerinnen und Hörer. Ja. Von dem Bereich der Bergstraße. Der erste Mandelbaum blüht schon. Und, ach, wohnst du da? Ja. Ach, das ist schön. Ja, der erste Mandelbaum blüht schon, ja. Frühlingserwachen, was könnte alles so schön sein? Aber meine Frau ist vor 17 Jahren verstorben. Ja. Und ich habe drei Kinder. Der Jüngste war damals 13 Jahre alt. Er ist jetzt 30. Und bis vor 10 Jahren habe ich einen, ich habe nur eine Bekannte. Hm. Bis vor 10 Jahren hatte ich mit ihr noch Zärtlichkeiten, Austausch von Zärtlichkeiten. Hm. Ich nehme ungern den Begriff Sex. Okay. Ja, hm. Ich muss gestehen, aber zwischendurch war ich dann, ich war in Frankfurt berufstätig und war natürlich dann in Bordellen auch gewesen, um mich ein bisschen auszugleichen, aber inzwischen sind die Damen ja immer jünger gewesen, die waren schon fast in dem Bereich von meines jüngsten Sohnes und ich bin nicht pädophil. Das muss ich ehrlich gestehen. Aber soll ich das, bist du denn jetzt mit dieser Bekannten noch zusammen? Insofern, wir gehen ab und zu aus, aber sie löst sich immer mehr von mir. Ja, das heißt im Klartext jetzt nochmal, wie viele Jahre hattest du keine erotischen Kontakte mehr? Bestimmt 7 bis 10 Jahre. Das 7 bis 10 Jahre? Ja, ja. Und das vermisst du? Das vermisse ich sehr. Ja. Das ist also nur eine platonische Freundschaft mit dieser Frau. Also ich bin im Bereich der Musik sehr bewandert und klassische Musik. Mhm. Und sie im Bereich von Malerei und also ja, Bildhauerei. Ihr führt gute Gespräche über Kunst und Musik und Philosophie. Und aber es wird nicht gekuschelt. Nein, leider nicht. Sie mag es nicht. Und zwar ist auch ein gesundheitliches Problem von ihr. Ihr wurden die Eierstöcke entfernt und die Ärztin sagte, also so ab 60 ungefähr, dann gibt in ihrem Alter gibt man keine Mittel mehr. Wie alt ist sie? Ist sie über 60 dann? Ja, sie ist 65. 65 Jahre alt. Ja, und ich bin 64. Du bist 64, genau, das hatte ich ja gesagt. Ja. Das soll ich meinen Kindern sagen. Bitte? Soll ich das mal meinen Kindern erzählen? Mein Problem ist nämlich dabei, ich neige dem Alkohol zu. Mhm. Inzwischen. Ich war auf Therapie gewesen, also kann man, war kann alles man, ja weg. Lass mich fragen, kann man sagen, aus Frustration? Ja, kann man schon sagen. Ja, also ich war, ich musste nicht mehr weiter. Also wie gesagt, also in den Bordellen, für mich waren es Kinder, da ging es nicht mehr. Ja, wobei es gibt ja auch reifere Frauen in Bordellen. Gut, also dort, wo ich war, habe ich keine gefunden. Ja, okay. Aber das ist ja auch schon lange her jetzt mit den Bordellen. Ja, ja, natürlich, ja. Kann man das jetzt wirklich so sagen, dass diese, ich sag mal, diese erotische Einsamkeit, in der du lebst, dich in den Alkohol drückt? Ja. Was heißt genau Alkohol? Was trinkst du? Wie viel trinkst du? Meine Flasche Wein. Ich darf es nicht. Ich darf es nicht. Also du bist Alkoholiker. Ja, ich bin Alkoholiker. Du bist Alkoholiker, das heißt, du darfst überhaupt nichts mehr trinken. Ja. Und du trinkst trotzdem immer wieder was. So ab und zu, ja. Heute auch schon? Ja. Hast du ein bisschen Mut angetrunken jetzt für das Gespräch? Vielleicht, ja. Ja, ja. Wein. Ja. Mhm. So, jetzt sag mir mal, was du gerade gefragt hast mit den Kindern. Kindern erzählen mal in dieser Form, so ganz glasklar, wie ich dir es jetzt gesagt habe. Die Kinder, die sind drei Kinder, sagst du? Drei Kinder, die sind heute, sag mal, wie alt sind die? 30, 34, 38. Mhm. Wäre das für dich eine Erleichterung, das denen zu erzählen? Wahrscheinlich, ja. Aber ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren. Wie ist denn dein Verhältnis zu den Kindern? Eigentlich recht gut. Ich sage jetzt eigentlich in Anführungszeichen. Aber nachdem sie wieder gemerkt haben, der Vater trinkt wieder und es wird zusehends schlechter. Also ist nicht mehr so gut. Ja. Fragen die dich dann auch schon mal, Papa, was ist denn los? Warum trinkst du und was bedrückt dich? Nein, du fängst wieder an zu saufen. Entschuldigung, dieser knallharte Ausdruck, ja. Mhm. Aber vielleicht habt ihr ja auch nie über in eurem Leben über so intime Sachen gesprochen, nein, kann das sein? Ja. Nein. Insofern trauen die sich ja wahrscheinlich auch gar nicht dich. Kann ich das meinen Kindern mal sagen? Die trauen sich wahrscheinlich nicht, dich darauf anzusprechen. Ich finde umgekehrt, dass du das deinen Kindern durchaus sagen kannst. Ah ja. Das finde ich, das sind erwachsene Leute und ich glaube, ich bin fast sicher, dass das für die erleichternd ist. A, stärkt das eure Verbindung. Mhm. Man ist offen und da entsteht neues Vertrauen, wenn jemand offen spricht. Dann werden die auch mehr verstehen, warum du immer wieder so abgerutscht bist. Ja, ich finde einfach keine adäquate Frau, wie diese Frau ist. Mhm. Und obwohl, die wohnt ein paar Häuser von mir entfernt, ich wohne in einem Dorf, muss man rausziehen, und ich muss tatsächlich vorbei. Mhm. Und wir winken uns zu und es gibt kein Ende. Also das ist was ist deine größte Sehnsucht? Die geschlechtliche Sexualität oder die Erotik? Eigentlich Erotik. Ja, also, aber obwohl die geschlechtlich, das wäre natürlich noch schöner. Also ich kann natürlich masturbieren. Aber wahrscheinlich ist es schon schön, ne? Ja, na klar, sicher. Ist schön, einfach mal in den Arm genommen zu werden und gestreichelt zu werden. Das geht nicht bei dir. Aber die Sehnsucht hast du. Natürlich. Ja. Und das war für mich das Schlimmste gewesen. Ich habe mich dann auch bei ihr von dem Bekanntenkreis verabschiedet, weil es das üblich ist, wenn man sich begegnet, man nimmt sich in den Arm und links und rechts das Küssen, ne? Das kennst du ja. Hab ich jetzt schon gesagt, also liebe junge Frau, habe ich gesagt, aber warum machst du das mit mir nicht? Achso, das macht sie mit dir nicht? Nein. So, jetzt Nummer eins zum anderen. Also ich finde zum einen, dass du deinen Kindern das sagen sollst. Ja. So. Das zweite ist, wenn du jetzt wieder angefangen hast zu trinken. Ich bin in richtiger Behandlung. Ja, aber wissen die, dass du schon wieder trinkst? Die wissen es, ja. Okay. Ich werde pausenlos kontrolliert. Aber du trinkst. Ja. Das heißt, da musst du einen Weg finden, dass du da rauskommst. Du bist für jede Frau extrem unattraktiv, wenn die mitbekommt, dass du säufst. Mhm. Ist dir das klar? Auch wenn du für jede Frau ist das extrem abstoßend. Mhm, danke. Ja, ich muss es dir leider. Es ist halt so, ich trinke halt erst nach, wenn ich weiß, ich fahre heute Abend kein Auto mehr und dann greife ich zur Flasche. Ja, gut. Aber du darfst es eben nicht, wenn du Alkoholiker bist. Das ist für dich ja nicht einfach mal ein Gläschen Wein, so wie für gesunde Leute. Du bist Alkoholiker. Ja. So, und das andere ist, Rolf, ich kann dir natürlich auch keine neue Frau zaubern. Nein. Aber du bist ein eloquenter Mann von 64 Jahren. Da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht wieder eine neue Freundin irgendwie finden könntest. Ich weiß halt nicht. Ich komme an dieser Frau nicht vorbei, weil ich total verliebt bin. Aber dann muss deine Lebenserfahrung, du bist 64 Jahre, da muss dir die Lebenserfahrung aber auch sagen, was nicht geht, geht nicht. Ja. Mhm. Und da kann man auch nicht mit dem Kopf an die Wand laufen. Ja. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich hoffe. Aber darf ich noch was Kleines sagen, noch nachträglich? Gerne. Und zwar, meine Tochter ist im Bereich der Alten, im Altenpflegebereich tätig, ja. Die Position will ich jetzt nicht erwähnen. Mhm. Und die haben dort eine Frau, die ist über 90 Jahre. Mhm. Und die hat immer so unruhig geschlafen. Mhm. Und das Pflegepersonal haben mal die Angehörigen drauf angesprochen, kauft der Frau doch mal einen Vibrator und seitdem schläft die. Doch. Über 90. Gute Nacht. Ja, eine schöne Geschichte zum Schluss. Rolf, alles Gute wünsche ich dir. Ja, Dankeschön, Domian. Tschüss. Ja, natürlich gibt es auch ein erotisches Bedürfnis bei sehr alten Leuten. Warum auch nicht? Und das ist auch richtig so und auch gut so. wurde früher viel zu viel drüber geschwiegen und die Leute haben sich geschämt. Aber da gibt es nichts zu schämen. Hier ist Axel. Axel ist 26. Guten Morgen, Axel. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. So, Leben ohne Sex. Ja, Leben ohne Sex. Ist das bei dir so? Ja, aktuell schon. Ich ja, bin halt momentan Student und... Ja, hast dich ja gemeldet zu dem Thema. Hab mich gemeldet. Ja, ich hatte kurz durchgezappt und hatte meinen Fernseher heute aus dem Keller mal geholt und dann gesehen, das Thema. Und, ja. Und warum spricht dieses Thema dich so an, dass du anrufst? Also bei mir ist halt momentan aktuell, ich studiere momentan noch Sonderpädagogik auf Lehramt, hab aber für mich so seit anderthalb Jahren, also so diesen Entschluss oder so dieses innere Gefühl, diese Unruhe, dass mein Weg doch woanders hingeht und halt eher so in den geistlichen Bereich und gerade, ja, da habe ich mich dann, also ja, religiöse, das packt mich schon mein ganzes Leben immer und musste meinen Weg da auch immer sehr für mich selber finden, also viele sind ja auch sozialisiert durch die Familie, aber das... Das heißt, dass du aufgrund dieser religiösen Einstellung enthaltsam lebst. Kann man das so sagen? Ja, gar nicht akut. Also momentan ist das halt, ich habe keine Beziehung und ja, dann ist das eine, gibt das andere, aber... Wohin möchtest du denn, in welche geistliche Richtung? Willst du Priester werden? Genau, Mönch? Also ja, ich habe mich dann halt ja mal so geguckt, was so der Lebensentwurf für mich sein könnte und gemerkt, so Weltpriester, also das nennt man jetzt hier, wenn jetzt in der Gemeinde hier in Köln, ein normaler Pfarrer, der gehört dann dem Erzbistum Köln an. Mhm. Ne, aber das wäre, glaube ich, nicht so mein Weg. Also ich würde mich dann eher schon im Orden anschließen. Oh ja. Dann so einem tätigen Orden, zum Beispiel Franziskaner, das sind tätige. Ja. Das ist ein tätiger Orden, also die halt mit den Menschen, unter den Menschen leben. Finde ich ja hochinteressant, muss ich dir sagen. Ich finde es auch hochinteressant, dass ein junger Kerl wie du dann, obwohl du es gar nicht am Anfang vorhattest, dann nach einem oder während eines Studiums so in diese Richtung tendierst. Das bedeutet ja, gerade bezogen auf Sexualität, komplette Enthaltsamkeit irgendwann, wenn du es konsequent durchziehst. Genau. Es gibt halt die drei Gelübde, die man dann halt ablegt, entweder bei der Profess oder klar bei der Priesterweihe natürlich Armut, Keuschheit und Gehorsam Die Vorstellung, dass du dann wahrscheinlich nie wieder Sexualität mit einem Menschen haben wirst und auch nicht mit dir selbst. Was macht diese Vorstellung mit dir? Natürlich denke ich da drüber nach und auch gerade so dieses mit mir selbst, da bin ich auch im Zwiespalt. Also weil ich gerade jetzt auch durch Studium und auch durch Studium der Psychologie und natürlich weiß klar, dass Sexualität ist ein Grundbedürfnis und was wir erfahren und ich hatte auch Beziehungen und das die Zärtlichkeit und das kann einem auch keiner nehmen und das ist auch ein wunderbares Gefühl. Ne? Sei es das Streicheln, also es sind auch alles so... Okay, aber auf all das wirst du dann verzichten müssen. Ja. Also, das ist dir schon klar? Das ist mir klar. Und das würdest du in Kauf nehmen dann für den Weg? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch. Nein. Ich frage dich nur, um es genau zu verstehen. Also bei mir ist es so, Domian, dass ich mich in einer Beziehung sehr eingeengt fühle und denke, das, was ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber das, was ich geben möchte und was ich geben kann, dass das für eine Zweierbeziehung zu viel ist. Mhm. Oder dass ich mich da auch unwohl fühle, dass ich irgendwie unterwegs sein möchte, ich möchte Menschen begegnen und dass das vielleicht auf Dauer auch für eine, ich bin auch jemand, der gern auch mal für sich alleine ist. Und, okay, ja. Das allein ist aber nicht die Motivation, in eine geistliche Richtung zu gehen. Da muss ja noch mehr sein, um einen ich sag mal, ohne es zu werten, einen solchen extremen Weg gehen zu wollen. Kannst du das mir noch ein bisschen näher erklären, warum du das möchtest? Ja, also auf der einen Seite wirklich so dieses, so diesen Lebensentwurf, der halt jemand vor 2000 Jahren mal vorgelebt hat, weiß der Kuckuck, ne, ob er jetzt verheiratet war oder wie auch immer. Mhm. Und das mit der Jungfräulichkeit, das spreche ich jetzt hier auch nicht an. Mhm. Aber einfach so dieses Brüderliche, also das steht bei mir im Mittelpunkt. Und das ist... Was versprichst du dir davon, zum Beispiel auch für deine geistige Entwicklung, wenn du auf Sexualität verzichtest? Ich glaube, die Sexualität kann, wenn man darauf verzichtet, ich will jetzt nicht sagen, dass Ablenken wirkt, aber das ist, ja, dass es so eine Variable ist, dass einfach so ein... Ja, falsch ist das ja gar nicht mit der Ablenkung. Das sagen ja viele Menschen, die einen spirituellen Weg eingeschlagen sind, dass das Sinnliche zu sehr ablenkt, um die wirklich tiefe geistige Erfahrung zu machen. Ja. Ich respektiere das voll und ganz. Also es gibt viele in der heutigen Welt, die sich aber lustig machen. Ich finde, wenn man das ernsthaft betreibt, ist das absolut zu respektieren. Es ist halt eine Entscheidung, ne? Und natürlich viele belächeln das immer, oder wenn sie hören, was man vielleicht vorhat oder mit welchen Gedanken man schwanger ist. Mhm. Aber gut, in der heutigen Welt, also das ist halt eine feste Entscheidung, die Jetzt lass mich noch eine weitere intime Frage stellen. Ja. Ich habe es gerade schon angerissen. Wenn du diesen Weg gehst und du ihn wirklich konsequent gehen wirst und willst, darfst du dich auch nicht mehr selbst befriedigen. Meinst du, du schaffst das? Das ist ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass ich das meinem Leben Ende schaffen werde. Und ich glaube, es ist auch gar nicht gut und auch gar nicht gesund. Also das ist natürlich auch ein Trieb. Also aber streng genommen darf man das als Mönch natürlich nicht. Ich glaube als Priester auch nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ganz genau habe ich mich, also gerade was Selbstbefriedigung angeht, da noch gar nicht mit beschäftigt. Und ja, ich glaube, da ist die Kirche streng, wenn es dann, wenn man das konkret dann bespricht. Naja, also wann würdest du denn diesen Weg einschlagen wollen? Also ich schließe jetzt erstmal das Studium ab, das wird noch so circa ein Jahr dauern. Ja. Und so der Weg würde dann nächstes Jahr im September losgehen. Okay, das ist ja immerhin dann noch über ein Jahr, wo du noch viel nachdenken wirst und Es ist ja auch eine Entscheidung, die man nicht von jetzt auf gleich. Nee, kann man auch nicht. Das kann man überhaupt nicht. Was sagen denn deine Eltern dazu? Wissen die das schon, dass du das möchtest? Ja, meine Mutter ist ja nicht wirklich begeistert von und Das ist verrückt. Ich habe neulich in einem historischen Buch gelesen, dass früher waren die Familien stolz, wenn die Söhne Priester oder Mönche wurden. Und heute belächeln die Eltern das oder die wollen das nicht. Die wollen lieber, dass der Sohn Arzt oder Jurist wird oder sowas. Ja, ich glaube auch bei Müttern ist dann oft dieses Gefühl... ich kann die Oma werden, genau. Ja, und auch, dass der Sohn halt da was vermissen wird. Ne? Mhm. Dass er... dass irgendein Schicksalsschlag ihn dazu bewogen hat, Priester zu werden, oder weiß der Kuckuck. Ja. Interessant, Herr Axel. Aber das ist so, dass dass du schon immer ein gläubiger Mensch warst. Oder ist das auch noch stärker geworden in den letzten Jahren? Na, ich bin schon immer zwischen den beiden Welten aufgewachsen. Ich bin auch mal aus der Kirche ausgetreten und zumindest die evangelische, die katholische Seite gut kennengelernt und es hat mir gut getan. Ja. Und gut. Ja. Dann wünsche ich dir einen für dich wirklich sehr adäquaten Lebensweg und dass du das Richtige dann entscheiden wirst im nächsten Jahr. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön, Domian. Alles Gute, Herr Axel. Dann dir einen schönen Feierabend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und um 1.53 Uhr begrüße ich sehr herzlich den Thomas. Und Thomas ist 42. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Thomas, lebst du ohne Sex? Ich lebe seit 7 Jahren ohne Sex. Wie kommt das? Das kommt daher, dass ich seit 18 Jahren HIV-positiv bin. Ja. Und ich gehe damit sehr offensiv um. Und die letzten Jahre haben sich gezeigt, dass ich mit der Gemeinschaft mit HIV-Positiven wohl doch nicht so gut umgehen kann, wie sie ganz gerne hätte. Moment, habe ich verstanden. Also du gehst damit offensiv um? Du erzählst den Leuten, ich bin HIV-positiv und dann schrecken die zurück oder wie? Genau. Ich sag von vornherein, das ist mir sehr wichtig. Mhm. So, und meistens finden die Leute dann Gründe abzuspringen. Ah ja. Und wie reagieren wiederum Leute, die auch HIV-positiv sind? Ich hatte auch schon mehrere Beziehungen in den letzten Jahren, also vor 7 Jahren. mit HIV-Positiven. Das geht. Ich habe gar nicht so viel Kontakt zu anderen HIV-Positiven. Ich habe auch noch ein paar andere sexuelle Blockaden, möchte ich mal nennen. Ja, das war der Grund, warum ich mich angesteckt habe. Also ich konnte früher Sex nur unter Drogen und Alkoholanzug ertragen. Achso, und so hast du dich da auch eingesteckt? Genau. Warum kannst du nur Sex unter Drogen und Alkohol vertragen? Das hat mit Missbrauch in der Kindheit zu tun. Ein ganz ernster Hintergrund. Ja, ja. Wäre das denn, nehmen wir mal an, es ergäbe sich jetzt eine sexuelle Situation, müsstest du dann wieder Alkohol zu dir nehmen? Nee, also ich habe in einer Beziehung, bevor das praktisch mit dem Sex aufgehört hat, auch nicht so viel getrunken. Hm. Also es war zwischenzeitlich auch schon anders. Ja. Es ist einfach so, ich wäre praktisch bereit dafür, aber es scheint kein anderer bereit zu sein. Also du bist jetzt 42 und 7 Jahre kein Sex mehr. Das ist eine sehr lange Zeit im starken Mannesalter. Ne, mit 35 fing es an. Vermisst du es denn sehr? Ich vermisse es immer weniger, sag ich mal lieber so. Wie kommt das? Erklär es mal. Ich gehe mittlerweile auch nicht mehr. Also früher war ich, als ich viel Sex hatte, war ich auch hinterher, möglichst viel Sex zu haben. Hm. Je weniger das geworden ist, desto mehr erkenne ich, was da für ein Bohai drum gemacht wird um Sex. Also ich finde es zwischendurch auch eher dann so lächerlich. Ja. So ein bisschen. Ja. Also ich finde Sex schön, aber es wird ein bisschen zu viel Geschiss drumherum gemacht. Finde ich auch. Absolut. Aber nun sind das ja noch zwei verschiedene Schuhe, Sex und Erotik oder eine Beziehung. Mhm. Hättest du denn Sehnsucht nach Erotik oder gar einer Beziehung? Ich hätte eher den Wunsch nach einer Beziehung. Mhm. Wo die Sexualität gar nicht so im Vordergrund steht, sondern einfach ein gutes Einvernehmen, Liebe und Zärtlichkeit und sowas. Also wenn dann auch Sex in der Beziehung stattfindet, bin ich da sehr viel zu haben. So ist es nicht. Mhm. Aber es ist halt momentan so, ich gehe halt auch kaum noch raus deswegen, weil ich mir denke, wenn ich dann unterwegs bin, wenn ich jemanden anspreche, dann muss ich halt, also ich rücke halt immer sofort mit der Sprache raus. Ja. Sind die Reaktionen in der Tat so, dass wenn du es sagst, dass die Leute sofort zurückschrecken? Ja, also ich habe natürlich Bekannte, die sagen, ja, du bist ja ein ganz süßer Typ und so. Hm. Das sind aber Bekannte, mit denen will ich nichts anfangen. Also ich möchte dann eher eine neue Person kennenlernen und wenn ich halt eine neue Person treffe und das von vornherein sage, kriege ich direkt eine Absage. Weißt du, dass mich das total wundert? In der schwulen Szene. Weil doch mittlerweile alle, auch gerade so in deiner Generation oder die ein bisschen jünger sind, so aufgeklärt sind, wie man sich schützen kann, dass da nichts passieren kann, wenn man sich ordentlich schützt und dass man durchaus eine gute Beziehung mit einem HIV-positiven Menschen führen kann. Wundert mich, dass sie so reagieren. Ja, ich weiß nicht, was mit den Jungs nicht in Ordnung ist. Ich habe mich natürlich auch in einigen Foren zwischendurch mal angemeldet gehabt. Ich bin dann aber zu sogenannten Posing-Partys eingeladen worden und so. Und was für Partys? Posing-Partys. Achso, also. Es geht darum, nur, dass man sich dann gegenseitig ansteckt. Also das ist ja völlig Wahnsinn. Ja, das ist aber jetzt auch schon gehört. Das ist völlig Wahnsinn. Oder ich werde halt auch von jungen Leuten direkt angesprochen, hör, schlaf doch mit mir. Dann weiß ich wenigstens, von wem ich es habe. Also hat mich dermaßen abgeschreckt, ich habe mich dann direkt danach. Lass mich dich nur kurz fragen. Wie heißt das, Posing-Partys? Ja. Da gehen, das sind Partys, wo HIV-Leute hingehen, HIV-positive Leute hingehen. Und negativ. Und negativ. Und die, ich sag mal, die Gesunden, die Negativen, gehen dahin, um angesteckt zu werden? Denen ist das praktisch egal. Also die führen an dermaßen sexuellen Lebenswandel. Unfassbar ist das. Ich finde es unfassbar. Ja, finde ich auch. Also ich fand es dann abschreckend und ich habe mich danach auch irgendwie in einigen Foren überhaupt gar nicht mehr angemeldet. Also ich bin Idiot. Also du sagst, du gehst gar nicht mehr viel raus und suchst entsprechend auch gar nicht so intensiv mehr. Nee, also mittlerweile nicht mehr. Also wenn wie gesagt, das Verlangen ist auch weniger geworden im Laufe der Jahre. Hast du dich denn schon mit deinen 42 Jahren irgendwie innerlich so eingerichtet? Ich werde wahrscheinlich alt ohne Mann? Ja, also natürlich, man spielt solche Sachen durch im Kopf. Ja. Also das würde mich jetzt auch nicht mehr erschrecken. Ah, wirklich. Ja. Ja, dann ist es ja okay, wenn es dich nicht mehr erschreckt. Und vielleicht spielt der Zufall dann doch nochmal eine Liebe in dein Leben, umso schöner. Vielleicht. Ja. Mein Lieber Thomas, schön, dass du auch noch angerufen hast. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Und gute Nacht. Ja, ich dir auch. Einen schönen Feierabend. Gleich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Leben ohne Sex. Schön, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. In der Technik Moritz Güldenring. Und morgen sind wir wieder da mit einer offenen und freien Themennacht. Und ich hoffe, dass meine Stimme morgen auch wieder ein bisschen besser ist. Aber es hat ja geklappt jetzt in dieser Sendung. Ja, ihr könnt ab 0 Uhr morgen wieder anrufen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt Tschüss. Bis morgen.